Gegen die Gruppenentführung der DFL-Kapügerinnen durch das südkoreanische Regime veröffentlichten kürzlich das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe eine gemeinsame Erklärung und der äthiopische Jugendverein Addis Abeba eine Erklärung.